Wind wirft Blüten gegen die Fenster. Es rief etwas. Die Turmuhr schlug. Ich sprach das Ave. Es schlug auf. Ich werde sie schließen. Lass sie. Die große Flieh, der Strauch, riechst du die Blüten? Sie duften bisher in blütigen Weißen und roten Dolden. Oh, solche Dolden! Ich werde ihn wegreißen lassen, morgen, wenn er dich stört. Er stört nicht. Unter den Blüten. Ich werde den Weg verbieten. Sie ist nicht allein. Ob sie wohl kommen würde, will ich, will ihr ins Gewissen reden. Susanna, Sie fort. Seitdem brennt die Kerze, ewig die Kerze zur Sühne. Seitdem umgurtet der Schall die Lenden, dort, dort haben sie, sie eingefummelt, Fleisch und Blut in Mauer und Stein. Willst du sie? Ich hab sie gehüllt, Lord.